Deutschlandfunk. Nachtradio. Nach wie vor der Soundcheck hier. Der süße Klang meiner Drumbox, die Wiederentdeckung des Electrobeats ist das Thema. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Kommt Ihnen dieser Sound irgendwie oder dieser Song irgendwie bekannt vor? Den gab es schon mal in den späten 60ern, damals von der Bluesband Kent Heat. Jetzt ist er wieder von den belgischen Telex erschienen. Ein Lebenszeichen dieser Formation nach 20-jähriger Abstinenz vom Musikbusiness. Ihre humoristische Coverversion liegt voll im Trend dieses Soundchecks. Die Wiederentdeckung des Electrobeats ist auch gleichzeitig eine Wiederbelebung von Telex, die in den 80ern mit Moskau Disco große Erfolge feierten. Zurück zu aktuellen Bands, die einen alten Sound wieder in die Realität zurückholen. Mit ihrem unterkühlten Sounddesign haben Ladytron aus England viele Freunde gewonnen und sind aus der Welt des neuen Electrobeats so etwas wie eine Referenz geworden. Hören wir vom Sampler Electro Nouveau Ladytron mit 17.

Was wären aktuelle Trends ohne ihr Lackmuspapier Madonna? Kaum eine Bewegung in der kommerziellen Musik ohne Madonnas Zutun und ihre eifrigen Trendscouts und Produzenten. Ihr aktuelles Album Confessions on a Dancefloor strotzt nur so von Disco-Zitaten von ABBA bis Pet Shop Boys und bringt im gerade gehörten Song Jump auch die Electrobeats mit ins Spiel. Mir scheint generell, dass in der Welt des neuen Elektro auch eine Menge Frauen das Sagen haben. Im männerdominierten Musikbusiness eine klare Chance zur Emanzipation und das auf sehr unverkrampfte Art und Weise, wie uns die schwer angesagte Miss Kittin aus Frankreich vormacht. Sie gilt als eine der Diven des neuen alten Sounds und hat nicht umsonst ihren Wohnsitz nach Berlin verlegt, von wo sie uns mit ihren Produktionen versorgt. Eine ihrer stärksten Momente hatte sie bis dato mit Golden Boy und dem Song Rippin' Kittin. I feel like taking a life. In der Abgeschiedenheit in einem Ort nahe Dijon hat Pascal Arbet alias Vitalik seine Vision vom perfekten Electrobeat verwirklicht. Doch die Zeit der Abgeschiedenheit ist vorbei. Seit letztem Jahr ist Vitalik dank seines erfolgreichen Albums OK Cowboy dermaßen gefragt, dass er mit seinem Sound in der Weltgeschichte umherreist und Electro-Fans glücklich macht. Hören wir von den Franzosen den Song Trahison. We'll be right back. Ähnlich wie Vitalik hat der Schotte Miles McInnes in der Abgeschiedenheit ein weltweit erfolgreiches Debüt eingespielt, das ihn sofort auf die Agenda der Dancewelt brachte. Miles nennt sich Milo und hat seine Drumbox und seinen Computer auf Faktor Funky programmiert und ohne irgendwelche Scheuklappen ein zeitloses Album produziert, das ihm die Kritiker förmlich aus den Händen rissen. Hören wir Milo mit Muscle Car. Mm-hmm. Mit diesem Titel macht das Duo Air ihrem Namen, der an ein Werk von Johann Sebastian Bach erinnert, alle Ehre. Die beiden Pariser Soundtüftler sind Experten, wenn es darum geht, den süßen Klang alter Drumboxes mit elegischen Kompositionen zu verknüpfen. Aus ihrem Album Talky Walky hörten wir den Song Mike Mills. Was passiert, wenn man alle Regler auf 11 dreht, obwohl sie nur bis 10 gehen, demonstrieren Dat Politics aus dem französischen Lille. Die Drumbox wird kräftig verzerrt, die Gesänge auf Babyhöhe raufgepitcht, sicher keine leichte Unterhaltung. Vom Sampler Rebirth, Dat Politics mit Mouse Musing. Ich habe es in Stunde 1 des Soundchecks schon mal gespielt. Die belgischen Vive La Fête. Auf einem Song ihres letzten Albums Grand Prix präsentieren die Belgier ihre Version des Plastic Bertrand-Klassikers Ça plane pour moi im Electrobeat-Gewand. Tu connais la dernière Vive La Fête. Tu connais la dernière. Der Frankfurter Uwe Schmidt macht unter vielen Pseudonymen von sich reden, mal als Senior Coconuts, mal als Lisa Carbon oder als Atom. Jedes seiner unterschiedlichen Trademarks steht für unterschiedliche Richtungen im weiten Feld der elektronischen Musik. Als Atom erweist sich Uwe Schmidt als Meister des vertrackten Electrobeats. Hören wir ihn vom Sampler zum Film Appleseed mit dem Stück White Car. Thank you. Die dürfen in dieser Sendung nicht fehlen, die norwegischen Røyksopp. Was wären die ohne den süßen Klang der alten Alleinunterhalter-Drumbox? Someone Like Me von Røyksopp-Album The Understanding. Im letzten Jahr verstarb Synthesizer-Pionier Bob Moog. Noch rechtzeitig erschien ein Film über den Erbauer des Moog-Synthesizers, der so viele Musiker beeinflusst und geprägt hat. Der Soundtrack zu dem Film enthält auch viele unbekannte Namen, die fast ausschließlich mit Synthesizer und Drum Machine musizieren. Besonders passend für diesen Soundtrack daraus Electric Sky Church mit Endless Horizon. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um den süßen Klang der Drumbox, die Wiederentdeckung des Electrobeats ging. Ich habe hier in diesen 2 Stunden nur einen kleinen Teil der Vielfältigkeit dieses Genres präsentieren können. Die Playlist finden Sie wie immer unter dradio.de, dort unter dem Verzeichnis Nachtradio. Thomas Elbern war am Mikrofon und verabschiedet sich mit Slick and Flash Presents Digital und dem Track Achromatic vom Sampler Electrocuted. Thank you.